bockte mich ein Irrlicht hin. Wie ich einen Ausgang finde, liegt nicht schwer mir in dem Sinn, liegt nicht schwer mir in dem Sinn. Bin gewohnt, dass Ehre gehen, es führt ja jeder Weg zum Ziel. Unsere Freuden, unsere Wehen, alles eines Irrlicht spielt. Alles eines Irrlichtspiel. Durch des Bergstocks trockne Rinnen wind ich ruhig mich hinab. Strom wird's mir gefinden, jedes Leiden auch sein Grab. Jeder Strom wird's mir